Dadurch wird dieses Mythos über einen alten weißen Mann eigentlich da komplett kaputt gemacht. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema sind Bundestagswahlergebnisse. Und zwar, wer hat tatsächlich AfD gewählt? Wir wollen uns mit der Wählerschaft der AfD etwas stärker beschäftigen, weil das die stärkste Veränderung in der deutschen Parteienlandschaft in den letzten Jahren ist. Das heißt, also, wer hat AfD gewählt, warum? Und wir würden dann zum Abschluss gern von unserer Sparte aus ein wenig die Zahlen interpretieren. Also insgesamt hat die AfD 12,6% der Wähler gewonnen. Damit ist die AfD die drittstärkste Partei im Bundestag geworden, was für sie ein sehr großer Erfolg ist. Das heißt also, kommen wir dann letztlich zu den Zahlen. Wer, wo, warum? Wir haben bereits schon das Endergebnis der Partei genannt auf Bundesebene, 12,6%. Es gibt aber jedoch ganz große Unterschiede regionaler Art, der Altersstufen und auch der Geschlechter in der Wählerschaft der Partei. Fangen wir erstmal an mit dem Vergleich Ost-West-Deutschland und den entsprechenden Wähleranteilen der AfD in diesen beiden Gebieten. Im Osten, in Ostdeutschland, ist AfD die zweitstärkste Partei hinter der Union und hat 21,5% der Stimmen bekommen. In Sachsen hat AfD sogar 27% der Zweitstimmen den ersten Platz bekommen. Demnach ist die AfD besonders stark vertreten gewesen unter den Wählern in Ostdeutschland, viel stärker als in Westdeutschland oder in den alten Bundesländern. Es gibt dann auch eine signifikante Diskrepanz zwischen den männlichen Wählern in der Anzahl, den männlichen Wählern der Partei und den weiblichen. Hier ist es so, dass tatsächlich die ostdeutschen Männer, so 26%, die AfD votierten, hingegen nur 17% der ostdeutschen Frauen. In den alten Bundesländern zeigt sich eine ähnliche Proportion. 13% der Männer in den alten Bundesländern haben die AfD gewählt, jedoch nur 8% der Frauen. Wenn man jetzt von einem Bundeswert ausgeht, also bundesweit, war es so, dass 16% aller an der Wahl beteiligten Männern die AfD wählten, jedoch nur 9% der Frauen. Interessant ist auch die Aufteilung der Berufsgruppen. So der Anteil der Arbeiter unter den AfD-Wählern beträgt 19%. 11% liegt bei den Angestellten, 10% bei den Beamten und 12% bei den Selbstständigen. Dabei ist die AfD definitiv die neue Arbeiterpartei geworden. Der Anteil von 34% an der Wählerschaft ist doppelt so groß wie bei der SPD. Mit 9% stellen die Arbeiter vor allem bei den Grünen die kleinste Gruppe. Auch der Anteil der Selbstständigen ist bei der AfD-Anhängerschaft mit 14% hoch und liegt nur knapp hinter der FDP, 15%. Zudem hat die AfD so viele Vollzeitbeschäftigte, 50% unter ihrer Wählerschaft, wie keine andere Partei. Ferner ist es so, dass auch bei der wöchentlichen Arbeitszeit die AfD weder die Wählerschaft mit der geringsten Anzahl an Arbeitsstunden pro Woche stellt, noch die mit den meisten. Die Wählerschaft der Grünen arbeitet übrigens mit durchschnittlich 41,8 Stunden pro Woche am wenigsten, die der FDP mit 46 Stunden pro Woche am meisten. Ein weiterer Aspekt, der vielleicht auch interessant ist, ist, dass neben der Linken bei der AfD der Anteil der Wähler, die Mitglieder einer Gewerkschaft sind, besonders hoch ist. Während keine Partei so viele Gewerkschaftsmitglieder unter ihren Anhängern hat wie die Linke, 27%, liegt die AfD mit 24% immerhin knapp dahinter. Besonders interessant ist das Bildungsniveau der AfD-Wähler. Laut CDF von Forschungsgruppe Wahlen wählten 14% der Menschen mit Hauptschulabschluss und 17% der Menschen mit mittlerer Reife die AfD. Unter den Wählern mit Abitur 11% und mit Hochschulabschluss 7% fiel ihr Wähleranteil signifikant niedrig aus. Die Altersverteilung ist auch super interessant. Besonders großen Zuspruch erhielt die Partei bei der Bundestagswahl in der Altersgruppe der 30- bis 59-Jährigen. Nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen wählten satte 16% der 30- bis 44-Jährigen und immer noch 15% der 45- bis 59-Jährigen in Deutschland die AfD. Weniger Anhänger hat die AfD bei den Jüngeren und Älteren. 11% der unter 30-Jährigen und nur 10% der über 60-Jährigen. Lediglich 7% der Menschen im Alter von über 70 Jahren votierten für die AfD. So, das heißt also, wir müssen uns da noch genauer anschauen, woher dann tatsächlich die AfD-Wähler stammten. Das ist eine relativ neue Partei. Es gab dann also größere Wanderungsbewegungen hin zur AfD unter den Wählern. So hat die Union nach einer von der ARD veröffentlichten Erhebung von Infratest DIMAP rund 1 Million Wähler in Richtung AfD verloren. Eine enorme Zahl. Auch die SPD büßte 500.000 Wähler ein. Nur unwesentlich mehr als die Linke mit 430.000 zur AfD abgewanderten Wählern. Kleiner fielen die Verluste bei FDP und Grünen aus. Sie verloren 50.000 bzw. 40.000 Stimmen an die AfD. Hinzu kommen den Meinungsforschern zufolge 1,2 Millionen Nichtwähler. Auch das ist eine riesige Zahl. Ein Hauptanliegen der AfD-Wähler war wohl auch nach den entsprechenden Statistiken das Thema Flüchtlinge und Migration. 86% der AfD-Wähler waren der Ansicht, dass wir es nicht schaffen. Das bedeutet im Grunde genommen, im Vergleich zur Restbevölkerung abzüglich der AfD-Wähler, dass es eine große Diskrepanz gibt. Denn 37% der Restbevölkerung ist der Ansicht, dass Deutschland es nicht schaffen würde, im Vergleich zu den 86% der AfD-Wähler. Wenn man jedoch AfD-Wähler und den Rest der Bevölkerung nach diesem Kriterium statistisch erfassen würde, würde der Betrag etwas über 43% der Gesamtbevölkerung liegen, was dennoch ein relativ hoher Anteil ist. So, Gustavo, das sind wirklich sehr interessante Zahlen. Dabei werden einige Mythen über die AfD-Wählerschaft gebrochen, oder? Ja, also als erstes, das, was auffällt, ist, seit sehr vielen Wahlgängen in Deutschland erleben wir immer wieder die Hauptaussage, dass eine große, möglichst große Wahlbeteiligung notwendig ist, damit extreme Parteien relativ schlecht abschneiden. Das heißt also, das ist sicherlich ein Mythos. Eine höhere Wahlbeteiligung ändert nicht notwendigerweise oder reduziert nicht notwendigerweise die Anteile von extremen Parteien bei einem Wahlausgang. Ein bedeutender Teil der ehemaligen Nichtwähler, die jetzt dennoch zur Wahl gegangen sind, Parteien wählten, die ein Mainstream als extrem beurteilt oder betitelt. Ich fand es auch interessant, dass der Hauptanteil der AfD-Wähler sind die Leute zwischen 30 und 59. Das heißt, das ist das Kern der Leute, die tatsächlich arbeits- und wirtschaftstätig sind und quasi die Wirtschaft aufbauen. Dabei sind die älteren Leute über 60 und 70 eher Minderheit. Dadurch wird dieses Mythos über einen alten weißen Mann eigentlich komplett kaputt gemacht. Wichtig hierbei ist, wie bereits schon erwähnt, die AfD hat prozentual gesehen den höchsten Anteil an Wählern, die Vollzeit beschäftigt sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem wenn man bedenkt, dass viele Kritiker sagen, dass die Wähler der AfD oder vermeintlicher Protestparteien meistens eher aus dem sozialen Abseits stammen, also Personen, die Transferleistungen vom Staat erhalten oder eben nicht Vollzeit beschäftigt sind. Das bedeutet, in der Altersgruppe, die du benannt hast, also sozusagen das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft und überhaupt aller Volkswirtschaften in der Altersgruppe, also der Anteil, der die meisten Erwerbstätigen stellt für gewöhnlich, ist die AfD überproportional stark vertreten im Verhältnis zum Gesamtwert oder zum Gesamtprozentsatz bei den Bundestagswahlen, der erlangt worden ist von 12,6%. Was hier auffällt, du hast es richtig benannt, Personen über 60, beziehungsweise über 70, also meistens Personen, die nicht mehr erwerbstätig sind und denen man eher nachsagt, dass sie vielleicht konservativer sind, haben nicht größtenteils die AfD gewählt. Das Gleiche gilt dann auch für Personen, die das Arbeitsleben noch vor sich haben, also vor allem jüngere Personen, also Schüler bzw. Studenten und Artiges, also aus der jüngeren Altersgruppe. Das bedeutet, dieses Vorurteil sozial abgehängt, gleich Protestwähler, gleich Wähler von AfD oder Linke in Ostdeutschland vor allem, entspricht nicht unbedingt den Tatsachen, wenn man diese Zahlen als Fundus nimmt, als Grundlage nimmt. Wenn wir jetzt auch noch genauer uns die Situation in Ostdeutschland anschauen, was hier aber auffällt, ist, dass hier die Linke, ganz besonders auch in Ostdeutschland und zwar und auch sogar auf dem gesamten Bundesgebiet, sehr viele Stimmen an die AfD verloren hat. Und fast genauso viel wie die SPD, die eine bedeutend größere Partei ist als die Linke. Und da muss man sich fragen, ob tatsächlich das Wichtige nicht unbedingt die Positionierung im politischen Spektrum für viele Wähler war, sondern tatsächlich nur der reine Protest. Die Sorge um die Migrationspolitik ist auch nicht nur bei den AfD-Wählern Hauptthema. Und so wie die Zahlen jetzt genannt sind, sind 37% der Nicht-AfD-Wähler auch wegen der Migrationspolitik sehr besorgt. Das heißt, in absoluten Zahlen ist diese Gruppe viel, viel größer als die gesamte AfD-Wählerschaft. Da ist sicherlich dann auch noch, wenn das ein Hauptmotiv ist, Leitmotiv für einige Wähler, sicherlich noch Potenzial abschöpfbar für die AfD aus einem Blickwinkel der Gesamtbevölkerung betrachtet, wenn man tatsächlich von diesem Moment oder beziehungsweise von diesem Aspekt ausginge. Was mich auch erstaunt hat, ist, dass der Anteil der Selbstständigen bei der AfD relativ hoch ist. Normalerweise sagt man ja eher, dass die Selbstständigen die Liberalen, die FDP, wählen. Und die Liberalen haben dann auch nur einen Anteil von 15% der Selbstständigen ergattern können bei der Wahl. Die AfD nur 1% weniger. 14% der Selbstständigen haben die AfD gewählt. Das heißt also, es scheint auch so zu sein, dass die Wirtschaftspolitik für sehr viele ein ausschlaggebender Punkt gewesen ist bei der Auswahl der AfD als Partei. Und was glaubt ihr, ausgehend von diesen Zahlen, denkt ihr, dass sich die AfD in der Zukunft etablieren wird? Oder denkt ihr, dass einfach der Effekt AfD irgendwann mal kurzweilig verpuffen wird, wenn bestimmte Thematiken von anderen Parteien aufgegriffen werden oder in der öffentlichen Wahrnehmung eine geringere Rolle spielen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen, hinterlasst ein Like und bis zum nächsten Video. Ciao! Danke und ciao!